Hallo Gesellschaft, ich krieg ja ab und zu mal doch eine E-Mail und da stand letztens drin, hier Sonntagssoziologe, ich interessiere mich zwar für Soziologie und Philosophie und so, aber ich bin faul. Was kann ich da tun? Kannst du mir nicht helfen? Ja, da springe ich natürlich gleich Gewehr bei Fuß, ja, wenn mich jemand so nett bittet. Das ist immer so schwer, so diese Theorien hier so zu kapieren und sich zu merken. Und tatsächlich gibt es da eine Theorie für sehr faule Leute, eine Erkenntnistheorie, mit der man auch ziemlich jedes Problem lösen kann. Und ich denke schon, dass es den einen oder anderen von euch interessiert, wie man jedes Problem lösen kann. Und deshalb stelle ich das hier mal vor. So, also das ist jetzt nur was für Leute, die wirklich jedes Problem lösen wollen. Und die, die nicht jedes Problem lösen wollen, für die ist das ja heute keine Folge. Und schreibt mir dann nicht hier, vergeudete Zeit, ich wollte überhaupt nicht alle Probleme lösen. Ich hatte andere Sachen, wichtigere Sachen zu tun. So, fangen wir mal an. Der Theoretiker, mit dem wir uns heute hier beschäftigen, nennt sich Sextus Empiricus. So ein alter, antiker Typ. Das war ein Skeptiker. Ne? Und der Merksatz hier lautet, man kann keine Behauptung mit einer besseren Rechtfertigung belegen als ihr Gegenteil. Wenn ich also etwas behaupte und ihr behauptet das Gegenteil, hat grundsätzlich keiner von uns die besseren Argumente. Ja? Man kennt das, Kraft gleich Gegenkraft, Argument gleich Gegenargument. Alles wiegt gleich. Ein Beispiel, Schnee ist weiß. Da würde jetzt der Skeptiker sagen, oh, Schnee ist gefrorenes Wasser und Wasser ist farblos, also ist Schnee eben nicht weiß. Beide Argumente kann man gelten lassen, beide bevorzugen nur eine bestimmte Perspektive auf die Dinge. Hier ein kleiner Hinweis vom Gesundheitsamt, man soll keinen gelben Schnee essen. Gesichertes Wissen ist also nicht möglich. Sextus selbst bringt auch ein Beispiel, er sagt, wären wir alle blind, wüssten wir nichts von den Farben der Objekte. Woher können wir als Sehende jetzt wissen, dass die Objekte nicht weit mehr Eigenschaften haben, als wir sehen? Vielleicht fehlt uns ja ein weiterer siebter Sinn. Vielleicht steckt in den Dingen irgendwas, was wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und wieso löst diese Theorie alle Probleme? Ja, weil wie will man denn da noch philosophisch argumentieren, ohne sich in einen Konflikt Knäuel zu verspinnen. Vielleicht zählt am Ende gar nicht so das Argument, sondern dann doch die Anzahl der Argumente. So dass man sagen kann, mehr Überzeugungskraft als eine Pistole haben zwei